Und jetzt am Anfang hören wir Musik von Siegfried Behrendt. 9 Volkslieder aus Spanien für Sopran und Gitarre, basierend auf Volksliedern, die García Federico Lorca gesammelt hat und Siegfried Behrendt vertont. Hier ist er zusammen mit der Sopranistin Montserrat Alavedra. Quiero afrontar.

Thank you. Applaus für die Sopranistin Montserrat Alavedra und für den Gitarristen Siegfried Behrendt. Er hat diese 9 Volkslieder aus Spanien für Sopran und Gitarre arrangiert, basierend auf Gedichten von Federico García Lorca. 1983 hat dieses Konzert stattgefunden auf Schloss Eggersberg. Jetzt ist Gerhard Dorder unser nächster Komponist im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Expression heißt sein Stück für Klavier Solo. Gespielt von der Pianistin Rosemarie Zartner. Thank you. Expression für Klaviersolo, komponiert von Gerhard Dorder und gespielt von der Pianistin Rosemarie Zartner 1985 beim BR in München. Jetzt ein umfangreicheres Werk hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 von Günter Bialas. Im Anfang die Schöpfungsgeschichte für drei Echostimmen und sechsstimmigen gemischten Chor mit eingeschobenen sieben Meditationen für Orgel. Hier sind der Vianova Chor und der Organist Harald Feller. Die Leitung hat Kurt Suttner. Thank you. Thank you. Thank you. 2003 in der Stiftskirche in Aschaffenburg. Der Vianova-Chor und der Organist Harald Feller unter der Leitung von Kurt Suttner. Aufgeführt worden ist von Günter Bialas das Werk Im Anfang, die Schöpfungsgeschichte für drei Echostimmen und sechsstimmigen gemischten Chor mit eingeschobenen 7 Meditationen für Orgel. Suite Populaire heißt das nächste Stück und ist von Robert Delanoff, komponiert für Flöte und Gitarre. Die drei Sätze heißen Ein Wanderlied, Dalians Schönheit und Eine Tafelmusik. Hier ist das Duo Bohemico. Die Suite Populaire für Flöte und Gitarre von Robert Delanoff, gespielt vom Duo Bohemico hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das war eine Aufnahme von 2016.